Kürzung der Regelbezüge Hartz IV Sanktionen, Strafmaßnahmen, Hartz IV Bundesverfassungsgericht. Entscheidungen Sanktionen zur Bundesverfassungsgericht am 5. November 2019. Problematisch dabei ist, dass die Kürzung der Regelbezüge um 30% der Hartz-IV-Leistungen den Hilfebedürftigen unter das Existenzminimum setzt, ist das ein schwerer Verstoß gegen die Menschenrechte. Vereinten Nationen 27. November 2018 EC.12/DeuKo/6 Wirtschafts- und Sozialrat Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Abschließende Bemerkungen zum 6. periodischen Bericht Deutschlands 47. Der Ausschuss empfiehlt dem Vertragsstaat, das Niveau der sozialen Grundleistungen durch Verbesserung der Berechnungsmethoden des Existenzminimums im Lichte des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 23. Juli 2014 zu erhöhen. Er fordert den Vertragsstaat auf, die Sanktionsregelung zu überprüfen, um sicherzustellen, dass das Existenzminimum stets eingehalten wird. Er empfiehlt ferner, dass der Vertragsstaat gemäß Artikel 21 Absatz 2 des IA-Übereinkommens von 1988 über die Förderung der Beschäftigung und den Schutz vor Arbeitslosigkeit, Nummer 168, ausdrücklich Kriterien für die Beurteilung der Eignung einer Beschäftigung festlegt. Der Ausschuss macht den Vertragsstaat auf seine allgemeine Bemerkung Nummer 19, 2007, zum Recht auf soziale Sicherheit aufmerksam.